الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Brüder, Schwester, ich möchte euch erstmal nochmal ganz herzlich begrüßen. Möchte ich euch sagen, dass ich euch für Allah liebe. Alle, die hier sind. Ich liebe euch alle für Allah. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie meine Freude ist, wenn ich diese Gesichter in der Moschee und im Morgensgebet sehe. Das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Die müssen wir bewahren. Die müssen wir bewahren. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diese gute Gesichter noch vermehrt. Und dass die Brüder inshallah ta'ala immer mehr und mehr werden, die zum Weg kommen. Das ist der beste Weg. Das ist der beste Weg, den du in deinem Leben nehmen würdest. Das ist der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Derjenige, der in einen Weg geht, wo er nach Wissen strebt, Allah ermöglicht ihm einen Weg zum Paradies. Das heißt, liebe Bruder, wenn du mit dieser Absicht hier gekommen bist, um Allahs Wohlgefallen zu bekommen, um mehr Wissen in deine Religion zu bekommen, um näher zu Allah Ta'ala zu kommen, dann freu dich. Die Botschaft: Du bist auf diesem Weg zum Paradies. Du musst nur auf eine Sache aufpassen. Vorsicht, dass dein Fuß rechts oder links weggeht. Bleib auf diesem Weg. Der Weg, was zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu Allahs Wohlgefallen bringt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ein Hadith gesagt: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. Das Gleichnis von dem schlechten Freund und von dem guten Freund ist wie, oder das Gleichnis von dem guten Freund und schlechten Freund ist wie der Moschusverkäufer und wie der Schweißer. فبائع المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد رائحة طيبة تأخذها معك. Bei dem Moschusverkäufer hast du ein von zwei Sachen. Entweder kaufst du von ihm Moschus, das ist was Schönes, Moschus, ein Parfüm. Oder wenn du nicht kaufst und du warst im Laden, dann gehst du vom Laden raus, du riechst gut. Du riechst dann gut. Du gehst zu deinen Freunden, oh, du riechst gut. Und das zweite Beispiel von dem schlechten Freund. Das ist wie der Schweißer. Du gehst zu dem Schweißer, Entweder verbrennt er dich, wenn er bei der Arbeit ist, wenn er Eisen schweißt. Entweder bekommst du so Feuer, dass deine Kleidung verbrannt werden. Oder das Mindeste, was du bekommst, dieser Rauch, der dich erreicht, du bringst mit dir schlechten Geruch nach Hause. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Weisheit bekommen. Von wem? Von Allah. Allah ta'ala sagt über ihn: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam redet nicht so von Lust, von seiner Lust und von seinem Spaß. Nein. Alles ist von Allah ta'ala eingegeben. Er gibt ihm das ein, in seinem Herz. Auf einmal kommen nur gute Worte. Ein schönes Beispiel, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam für den guten Freund und für den schlechten Freund gegeben hat. Wo er uns, den guten Freund, mit dem Moschusverkäufer verglichen hat, da, bei dem guten Freund, entweder hast du von ihm einen Ratschlag, wenn er sieht, dass du etwas Schlechtes getan hast, Bruder, das dürfen wir nicht. Dann musst du auch daran denken und du gibst ihm einen Ratschlag. Mit Ayah und mit Hadith und ein bisschen Ratschlag. Oder, wenn es nicht um Ratschlag geht, dann unbedingt erwähnt ihr Allah in eurem Treffen. Subhanallah. Wallah, guck mal, wie Allah uns erschaffen hat. Alhamdulillah, dass er uns Muslime gemacht hat. Und dafür seid ihr von den Erwähner. Ihr seid Dhakirun. Von Gott erwähnen, die Gott erwähnen. Also, du hast immer gut das bei deinem Freund. Bei den Schlechten, er warnt dich davon. Und bei dem Guten, er motiviert dich und er gibt dir noch mehr Kraft. Und bei dem schlechten Freund, das ist derjenige, also gibt es auch eine andere Hadith. Der guten Freund, das ist derjenige, der dich zu einer Party einlädt, zu einer Diskothek einlädt. Nein, das ist derjenige, wenn er sieht, dass du vergessen hast oder dass du in der Irre gelandet bist, dann nimmt er dich fest und bringt er dich zurück. Das ist der richtige Freund. Das ist der richtige Freund. Lass uns von Geld, lass uns von Dunya, lass uns von allen anderen Sachen. Der richtige Freund ist derjenige, der dir die Rettung von der Hölle wünscht. Der will, dass du von der Hölle gerettet wirst. Das ist der beste Freund. Wenn du sowas hast, halte an ihn fest. Halte an ihn fest. Und der schlechte Freund, es gefällt ihm, wenn du in die Irre gehst. Und wenn du vergisst, er erinnert dich nicht. Ihm ist egal. Und er lenkt dich sehr von der Religion ab. Wir haben ein Beispiel unter uns. Einen neuen Muslim. Einen neuen Bruder. Der zwischen beide war. Bevor er Muslim geworden ist. Zwei Muslime und eine, der ihn zur Irre bringen will. Die Muslime versuchen die ganze Zeit, ihm den Weg zu zeigen. Und der andere, er versucht, ihm Zweifel in seinen Glaube zu geben. Und er gibt ihm immer Zweifel. Er versucht die ganze Zeit, ihn zu überzeugen, dass dieser Weg nicht gut ist. Und die anderen, mit Liebe und mit Barmherzigkeit, kommen sie zu ihm, weil sie für ihn die Rettung wünschen. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dabei geholfen, weil er in seinem Herz geguckt hat, dass er ehrlich ist. Er hat ihm geholfen, dass er ihn zu ihm gebracht hat. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, haltet an die Moscheen fest. In den Moscheen lernt ihr eure Religion. In den Moscheen bekommt ihr eure Freunde. In den Moscheen müsst ihr dieses gemeinsame Leben verwirklichen, dass wir eine Gemeinde bilden. Ich habe mich gefreut, als ich vor Morgensgebet reingekommen bin oder gestern Abend, bevor ich gehe, dass ich mehrere Gruppen in der Moschee sehe. Hier sprechen 4. Hier sprechen 5, hier sprechen 10, hier sprechen und jeder kennt den anderen und jeder spricht mit dem anderen. Das ist eine sehr schöne Sache. Und da würde ich euch dafür nur ermutigen und motivieren, dass ihr Kontakte zueinander knüpft, dass ihr nacheinander fragt, dass ihr einander besucht, dass ihr eure Freundschaften verstärkt und dass ihr eure schlechte Umgebung wechselt. Vergiss die schlechten Freunde, die dich vielleicht in die Irre bringen, die auf dich vielleicht wirken. Vergiss die. Sag mir nicht, ich war mit ihm 10 Jahre oder so oder so. Am Tag der Auferstehung, wir haben eine Ayah gelesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Wenn ins Horn geblasen wird. Guckt mal, das ist genug schlimm. Allah Ta'ala sagt, nicht wenn Israfil ins Horn abblast. Das ist nicht wichtig, wer da das macht. Unwichtig. Er hat gesagt, wenn ins Horn geblasen wird, die Sache ist wichtiger, als ich euch den Namen von Israfil nenne, von dem Engel, der dafür zuständig ist. Aber es reicht. Da, wo die Menschen alle ängstlich werden, alle sehen, dass die Leute bedauern. Und viele sagen, oh, ich wünsche mir eine Rückkehr. Ich wünsche mir eine Rückkehr zu dieser Welt, dass ich wieder Gutes tue. Allah Ta'ala sagt in diesen Momenten, es gibt keine Verwandtschaftsbande zwischen ihnen mehr. Es existiert nicht mehr. Ich habe von Sheikh Salim gehört, Hafidahullah, Allah soll ihn bewahren. Er sagte uns in seinen Unterrichten damals, Wallahi, deine Ehefrau wünscht sich und sucht die ganze Zeit und wünscht sich, dass du ihr Unrecht getan hast. Sie wünscht das. Ach, ich hoffe, dass er mir viele Unrechte getan hat. Ich wünsche mir das. Oh, bis zu diesem Niveau, dass deine Ehefrau oder deine Kinder das wünschen, damit sie dich sucht, komm, ich will meine Rechte wieder haben. Ich will jetzt mein Recht haben mit Hasanat. Ja Allah, bis zu diesem Niveau, dass die Verwandtschaftsbande so locker ist, dein Kinder, deine Mutter, dein Vater, Allah Ta'ala sagt, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Und wie die, wenn die Ohrenbetäubende kommt, das ist die Stunde. Ohrenbetäubende. Von diesem schrecklichen Laut, was es gibt. Dass die Ohren taub werden. Die Ohrenbetäubende hat Allah Ta'ala sie genannt. Wenn sie kommt, an dem Tag flüchtet der Mensch von seinem Bruder. Er flüchtet von seinem Bruder. Und er flüchtet von seiner Mutter und von seinem Vater und von seiner Ehefrau und von seinen Kindern. Jeder hat seine eigene Beschäftigung. Jeder hat seine eigene Beschäftigung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal bei sich zu Hause. Er fand Aisha weinend. Radiallahu anha. Ummuna, unsere Mutter, den wir ehren. Sie hat geweint. Er sagt ihr, warum weinst du? Er sagt ihm, ja Rasulallah, ich habe an den Jenseits gedacht. Da habe ich Angst bekommen. Und da habe ich geweint. Allahu Akbar. So eine gute Ehefrau, die ist zu Hause, sie ist bei Gottes Erwähnung. Du kommst und sie weint. Warum weinst du? Ich habe an Akhira gedacht. Ich habe an die Hölle gedacht. Jetzt kommst du zu deiner Frau. Warum weißt du? Ich habe den Film verpasst. ich habe die Serie so und so verpasst. Ja? Und sowas Billiges, hm? Zeigt uns den großen Unterschied zwischen dieser Generation und unserer Generation. Warum weinst du? Du hast mir versprochen, eine Kette zu kaufen. Bis jetzt hast du mir das nicht getan. Ja? Deswegen ist das ein Brief zu den Frauen. Euer Vorbild ist Aisha. Sie weint. Warum weinst du, ja, Aisha? Ich denke die ganze Zeit an die Hölle. Ich denke die ganze Zeit an den Jenseits, wie wir sein werden. Und dann fragt sie ihn, sag mal, denkt ihr an eure Ehefrauen am Tag der Auferstehung? Werdet ihr daran denken? Das heißt, sie sagt ihm, ja Rasulallah, wirst du an mich denken? Wirst du mich nicht vergessen? Guckt mal, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Prophet, was Allah Ta'ala zu der Erde geschickt hat. Er sagt ihr in drei Orten, nein. Ich sichere dir das. In drei Orten, keiner denkt an den anderen. In drei Gelegenheiten, keiner denkt an den anderen. Inda tatayur as-suhuf. Bevor Allah Ta'ala zu rechnen kommt, was passiert? Die Blätter werden alle auf der Luft fliegen und die Blätter kommen oder dein Buch, wo deine Taten geschrieben sind, der kommt zu dir. In dieser Zeit, alle Leute haben einen großen Angst. Was habe ich? Bekomme ich das? Gut, du siehst Leute, die bekommen das im Linken. Und viele bekommen das um dich. Hier, eine hat das im Linken bekommen. Ein anderer hat das im Linken bekommen. Ja Allah, wo bekomme ich das? Wo bekomme ich mein Buch? In dieser Zeit, keiner denkt an den anderen. So eine große Durcheinander. Bis du dein Buch hast. Und dann ein das Sirat. Auf diese gestreckte Strecke. Ha? Zum Paradies. Da denkt man auch nicht an seine Ehefrau oder an seine Familie. Und dann die dritte Gelegenheit. Erste war, wenn die Blätter geflogen sind. Und zweite Gelegenheit, wenn du dein Buch bekommst, ob im rechten oder im linken. Das habe ich zwei vermischt. Ob im rechten oder im linken. Das beweist uns, liebe Geschwister, dass dieser Tag schrecklich ist und nicht einfach. Stellt euch mal vor, die Propheten auch haben Angst. Die Menschen kommen zu Adam. Ja, Adam, Allah hat dich mit seinen Händen erschaffen. Und du bist unser Urvater. Und du warst im Paradies. Und Allah hat die Engel befohlen, für dich niederzuwerfen. Sprich für uns für. Er sagt, Inna Allah qad ghadiba ghadaban, lam yaghdabhu qablu qatta, wa lan yaghdabahu ba'du qatta. Nafsi, nafsi. Er sagt, heute ist Allah so zornig, wie er niemals war und wie er niemals sein wird. Oh, meine Seele, rette dich selbst. Oh, meine Seele, rette dich. Er guckt sich selbst. Propheten sagen sowas? Wie mag es sein mit uns? Wie mag es sein mit uns? Und dann kommen wir zu Nuh. Ja, Nuh, du bist der erste Prophet auf dieser Erde. Ja, Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich von den besten 5 Propheten gemacht. Sag, Allah, er soll uns das leicht machen. Sprich für uns für. Und er sagt den gleichen Satz, was Adam gesagt hat. Und beide erwähnen ihre Fehler, was sie getan haben. Das ist ein Beweis, dass sie Angst haben. Weil sie einen Fehler gemacht haben. Obwohl die Propheten fehlerfrei sind, normalerweise. Fehlerfrei. aber ein, zwei Fehler, kleine Fehler könnte sein. Adam hat einen Fehler gemacht. Die ist im Koran bis jetzt geschrieben, dass er dem Befehl Allahs nicht gefolgt ist. Als er ihm gesagt hat, iss nicht von dem Baum. Und der Shaitan hat ihn geirrt, bis er von dem Baum gegessen hat. Und das war die Sünde. Nuh, er weiß, dass sein Sohn zu den Ungläubigen gehört. Und nachdem alle tot waren, und nachdem die Überschwemmung zu Ende war, er sagt, Ja Rabbi, inna bni min ahli, wa inna wa'daka al-haqqa. Oh mein Herr, mein Sohn, er ist von meiner Familie. Und du hast mir versprochen, dass ich keinen Schaden bekomme in meiner Familie. Allah Ta'ala sagt ihm, إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح Er gehört nicht zu deiner Familie. Er hat Schlechtes getan. Er gehörte zu den Schlechten. In einer anderen Lesung. Das ist ein schlechter Tat. إنه عمل غير صالح Das, was du jetzt gerade machst, ist falsch. Dass du mich nach dem Sterben eines Ungläubigen um ihn fragst, dass du sagst, hab Erbarmen. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Das sind Allahs Willen. Und von diesem Fehler hat er Angst. Haben wir keine Angst? Oder vielleicht haben wir nicht so viele Sünden gemacht. Vielleicht ein, zwei Sünden gemacht. Brauchen wir keine Angst zu haben? Wir sind diejenigen, die am meisten Angst haben müssen. Unsere Sünden sind viel. Und wir vergessen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir vernachlässigen vieles. Und deswegen, der Mu'min muss mit diesem Angst leben. Angst, Furcht von Allahs Strafen und Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Die Sufiten lehnen das ab. Sie sagen, ich diene Allah nicht aus Furcht und aus Hoffnung. Nein. Ich bete Allah an, nicht weil ich Angst von der Strafe habe und nicht weil ich Hoffnung auf Paradies habe, sondern weil er das verdient. Sie denken damit, dass sie Allah geehrt haben. Sie denken damit, dass sie was Gutes tun. Ich diene Allah nicht, weil ich Angst von ihm habe und nicht, weil ich Hoffnung und Paradies habe, sondern weil Allah das verdient. Wir sagen ihnen, ihr seid Leugner. Ihr habt den Koran verfälscht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wie wir ihn dienen müssen und nicht deine Philosophie, die mir das sagt. Allah sagt mir, وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Und betet ihn an mit Furcht und Hoffnung. Mit Furcht und Hoffnung. Da kommt der Sufite, der sagt mir, nein, ich bete ihn nicht mit Furcht und nicht mit Hoffnung, sondern weil er das verdient. Guck mal, wo der Shaitan kommt. Egal, was du vom Niveau erreichst, er ist immer dabei. Er stört dich immer. Er kommt und er gibt dir zweifelhafte Gelegenheit. Wieso was? Nachdem er guter Diener war und er betet Allah und so, auf einmal muss er seine Religion zerstören jetzt, von innen. Wenn du den Satan gewonnen hast, dass du dich beherrschst, dass du keine Sünde mehr hast, dass du auf dem guten Weg läufst, da sagt der Scheitan, oh, jetzt muss ich mir was anderes mal ausdenken. Der Mann hat das Niveau erreicht, dass er nicht mehr sündigt. Der Mann hat ein Niveau erreicht, dass er Angst vor Allah Ta'ala hat bei jeder Kleinigkeit. Jetzt muss ich mir was anderes mehr machen. Was macht er da? Er kommt und er versucht, deine Religion zu zerstören. Er versucht, dass du die Neuerungen in deine Religion machst, weil dadurch Allah Ta'ala lehnt deine Taten ab. Wenn deine Taten mit Neuerungen verbunden sind, egal wie schön sie sind, in deiner Sicht, sie sind abzulehnen. Da kam er zu dieser Sophite, der behauptet, dass er im Gottesdienst ein Niveau erreicht hat, und dann sagt er ihm, hey, du bist ein guter Diener und du machst keine Sünde und so. Aber die anderen sagen, er hat Angst von Allah, deswegen bittet er. Nur weil er Angst von Hölle hat und nur weil er um Paradies wünscht, nur dafür? Nein, du bist besser. Du bittest Allah, weil er das verdient. Und dann seine Absicht, seine Niyya im Innen wechselt sich und geht in einem anderen Weg, was Allah nicht vorgeschrieben hat, wie wir ihn anbeten. Jetzt betet Allah, wie er sich vorstellt. Genauso, wenn du jetzt einen Nicht-Muslim fragst, der sagt, jeder muss die Wahrheit selber kennen. Jeder muss zu Allah selber. Ja? Das brauchst du mir nicht. Wenn das offen für die Menschen ist, jeder hat seine eigene Religion. Nein! Allah hat uns schon vorgeschrieben, wie wir ihn kennenlernen und wie wir ihn anbeten. Keiner braucht uns zu zeigen, macht so und so und so für eure Anbetung zu Allah Ta'ala. Passt auf, liebe Brüder und Schwestern. Der Shaitan ist hinter euch die ganze Zeit. Er will eure Religion zerstören. Und die Neuerung ist eine große Tür vom Satan, was er nutzt. Und er macht die Neuerung schön, bis du dich gut dabei fühlst. Und danach bist du zerstört. Wir haben einen sogenannten Sheikh. Ich nenne ihn Satan. Ganz genau Satan. In Ostmarokko. Er ist der größte Sheikh von Tariqa, die Tariqa bei den Sufiten, Al-Butschishiyya. So heißt die. Und er ist da. Leute, die Sufiten waren und die zu ihm gegangen sind und ihn besucht haben, sie haben uns diesen Sheikh beschrieben, wie sein Tagesablauf ist. Er sitzt da mit einem Bart, so einen großen Subha um ihn, ganz groß, und jeden Tag kommen Gäste zu ihm. Macht seine Hand so, kommt, sie küssen die Hände und vielleicht die Füße und der Kopf und Shirk wal Iyadu Billah, der Nächste, und er ist da. Er hat diese Stolze. Oh. Menschen kommen von aller Welt, nicht nur von Marokko, von Sudan, von Sophitischen, also wo die Sophiten mehr da, von Mauritanien, von Algerien. Alle Menschen kommen zu mir und sie küssen meine Hand. Und ich bin der Sheikh von dieser Tariqa. Und der Shaitan hat so ein Gerät, er macht ihn richtig, er macht weiter. Ja, er macht ihn noch mehr stolz. Er gibt ihm noch mehr Stolz. Und da hat der Bruder, der das erzählt hat, Allah Ta'ala hat ihn zum Weg geführt. Er hat gesehen, dass der Sheikh die 5 Gebete an diesem Tag gar nicht gebetet hat. Er hat nicht gebetet. Er war in seinem Platz und sein Essen und alles Mögliche. Er hat nicht gebetet. Und dann hat er danach gefragt. Sie sagen ihm, du, so ein Sheikh, der dieses Niveau erreicht hat, und du sagst ihm, er soll beten? Nein, er hat die höchste Stufe erreicht, dass er nicht mehr beten braucht. Hä? Allah Ta'ala sagt doch im Koran, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, und bete Allah an so lange, bis du Al-Yaqin erreicht hast. Al-Yaqin hat 2 Bedeutungen in arabischer Sprache. Entweder das ist das höchste Niveau von Glaube dass du Allah dienst, als hättest du ihn gesehen. Und die andere Bedeutung, Tod. Tod. Und in dieser Ayah sagt Allah zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und diene Allah bis zum Tod. Er sagt nein, bis zum besten Glaube. Er hat die Ayah verfälscht. Und der Shaitan kommt, auch in der arabischen Sprache, auch im Koran. Und er sagt dir, nein, das heißt nicht so, das heißt so. Und er hat gesagt, ich habe mein bestes Niveau erreicht, ich brauche nicht mehr zu beten. Ja? Und so kommt der Shaitan zu uns. Und er will mit uns das machen. Und deswegen müssen wir aufpassen. Ich werde inshallah ta'ala in den nächsten Wochen, ich bereite mich schon dafür vor, eine Serie über die Wege und die Planungen, die der Shaitan für uns macht, in allen Bereichen des Lebens, wie er uns in die Irre bringt. Das haben große Imams, alhamdulillah, zusammengefasst und durchgearbeitet, bis sie uns dieses Wissen gesammelt haben. Inshallah ta'ala werden wir das studieren, wenn Allah uns das Leben noch gibt. So, liebe Bruder, ich wollte euch nur ein bisschen erinnern, kleine Erinnerung für mich und für euch. Ich möchte nicht lange Zeit bleiben, sonst wird das ein bisschen nicht mehr, also dass ihr lieber schlafen geht. Diejenigen, die noch nicht gut geschlafen haben, sollen noch weiter schlafen. Ansonsten ist es eine offene Zeit, freie Zeit. Ihr könnt machen, was ihr wollt, nur als Erinnerung. Ich wollte euch erinnern. Jetzt, das heißt nicht, ein Bruder hat mir gesagt, ich sollte euch das sagen, weil viele kennen das nicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, wenn du nach Fajr Gebet in deinem Platz bleibst und du erwähnst Allah bis zum Sonnenaufgang und nach dem Sonnenaufgang betest du 2 Raka'a, du bekommst Folgendes. Im Lohn wird geschrieben, als hättest du ein Hajj und eine Umrah, ein Pilger und eine Umrah mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Als hättest du das mit ihm gemacht. Heute gehst du auf einmal nach Mekka mit Flugzeug und kommst du zurück. So wird das geschrieben. Ja, der Lohn wird geschrieben. Du hast das nicht getan. Es ist in 20 Minuten der Sonnenaufgang. Derjenige, der kann, der geschlafen hat, er kann inshallah ta'ala danach 2 Raka'a beten. Ansonsten ist das eine freiwillige Sache. Derjenige, der das tut, ist gut. Und der nicht kann, soll weiter das Schlafen genießen. Ja? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.